Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dropkick Drama. Meines Wissens nach die Nummer 63, ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Kann ich auch nichts für. Thomas, weißt du denn, welche Ausgabe wir haben? Hast du was gesagt? Ich höre dich nicht gut. Tja, Scherz. Ja, weißt du, welche Ausgabe wir haben? Aus dem Kopf auch nicht. Also ich denke, es ist so die 217. Folge, oder? Ja, vom Gefühl her könnte es die 6000. sein, aber nein, das ist noch nicht. Du hast das ganz schön lange schon durchgehalten, ne? 60, das schaffen nicht viele. Ne, überrascht mich selber auch immer wieder ein bisschen. Aber finde ich sehr gut. Hatte ich am Anfang auch nicht mitgerechnet. Wir haben heute auf jeden Fall auch noch was vor. Ich habe hier schon meinen... Liegt auch daran, dass du mal so gute Stargäste hast. Ja, ja. So, Das glaubt er mir jetzt nicht. Nee. Wie war denn der Urlaub? Der war gut. Wetter war nicht ganz so gut. Ich habe eine schöne Postkarte. Es ging. Vielen Dank dafür. Ja. Aber ich konnte von der Postkarte nicht ablesen, welches Buch du im Urlaub gelesen hast, außer das Gestanden Elite. Hast du dir nicht in dem Buchladen da noch was anderes gekauft? Habe ich, ja. Was denn? Ich habe ja zum Beispiel Die Hütte. Die Hütte, das sagt mir was. Das habe ich. Das ist auf den Bestsellerlisten. Ja, dann habe ich das mal in so einer Auslage gesehen. Hast du das gelesen auch? Noch nicht, ich lese momentan Skin River. Wie heißt das? Skin River. Das sagt mir nichts. Nee, das ist auch schon etwas älter. Das ist nochmal jetzt billig 6 Euro rausgekommen, das lese ich momentan. Nun gut, wir haben heute noch etwas vor. Was denn? Ist mich jetzt hier gerade unterbrochen. Ja, wir haben heute zum einen etwas ganz Besonderes vor und zum anderen noch etwas eigentlich auch ganz Besonderes. Zum einen wollen wir heute UFC 100 besprechen. Hast du die auch schon gesehen? Ja klar, ich habe hier die Ergebnisse gerade vor mir. Ich habe hier in meiner zweiten Kolumne die Ergebnisse hier rausgerissen und da reingepackt. Und ich habe die jetzt gerade per iPod WLAN hier und kann die ablesen. Und darüber wollen wir heute natürlich noch sprechen. Das ist eine schöne Sache mit dem iPod, ne? Du hast das ja ist so ein iPod perfekt. Und ich nehme an, du verbindest dich dann zu dem WLAN bei euch im Schlafzimmer und genau. Kannst dann damit ins Internet, ne? Ja, das ist sehr gut. Das ist gut, ja. Ich habe wie letzte Mal zu jeder Runde ausführlich was geschrieben. Ich würde fast sagen, ich lese das jetzt mal vor. Ja, UFC 100 vom 11. Juli aus dem Mandalay Bay Center. Ich weiß nicht, wo es genau war. Las Vegas. Ja, doch, ne? Wir haben in Las Vegas zwei Veranstaltungssäle, wo sie dann regelmäßig hingehen. Das eine ist das Mandalay Bay Center. Das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, da sind sie oft. Das fiel mir auch schon auf. Genau, und weil sie zur 100. sind, sind sie sozusagen wieder in quasi ihre Heimatstadt gegangen. Das ist genauso, wenn WWE die 20. WrestleMania im Madison Square Garden macht. Ja. Vergleichbar. Ich höre gerade, dass das Fenster noch auf ist. Ich mache das Fenster mal. Wobei, nee, das Fenster lasse ich auch auf, sonst wird hier wieder so eine Hitze breit. Ja, bei dem Wetter musst du Fenster auflassen. Ja, man hört noch mal die Autos, aber heute Pech gehabt. Ich habe leider die Vorkämpfe von UFC 100 noch nicht gesehen, aber das erzählt ich auch nicht. Ja, beim Vorkämpfe habe ich auch nicht gesehen. Ich habe dann beim Pay-Per-View angefangen. Den habe ich auch gesehen. Ja, und da fangen wir jetzt auch an. Ich mache mal in der Zwischenzeit mir noch eine Tasse Tee. Ne? Ich habe heute noch erst eine Tasse Tee gehabt. Du musst zuhören, damit du auch weißt, ob ich den richtig liege. Es begann mit einem Middleweight Bout. Alan Belcher gegen Yoshihiro Akiyama, der dort sein Debüt feierte. Der ist in Japan sehr bekannt. Ja. Runde 1. Yoshihiro kann gleich mal mit Ja. Als allererstes muss man, bevor man was zu dem Kampf selber sagt, muss man nochmal dazu sagen, wie der Akiyama in den Ring kam. Beziehungsweise wie der zum Oktagon marschiert ist. Da hat man schon gemerkt, dass das so ein richtiger Superstar in Japan ist. Der hat eine unglaubliche Ausstrahlung an Charisma und was der macht. Der geht dann zu diesem Oktagon, der hatte auch eine tolle Musik, der hatte diese klassische Musik da, dieses It's Time to Say Goodbye. Und dann mit seinen Begleitern ist der mitten auf dem Weg quasi stehen geblieben. Dann sind die kurz auf die Knie gegangen, haben sozusagen so eine Art Beten-Zeremonie eingelegt und sind dann erst weitergegangen. Und da wusste man schon, das ist irgendwie ein Superstar. Das habe ich wohl gar nicht mitbekommen. Das habe ich wohl gar nicht mitbekommen, da habe ich wohl gerade getippt. Ja, ich nicht, ich habe das gesehen. Ja, ich habe hier getippt. Nun gut, Runde 1. Yoshi Hawk kann gleich mal mit sehr schönen Kicks und Punches dominieren, bis ein Tritt von Alan Belcher in die Weichteile folgt. Yoshiro geht auf... Hast du das aufgeschrieben? So genau hast du das aufgeschrieben? Ja, relativ. Heide Witzka, da bin ich ja mal gespannt. Yoshihiro geht auf die Knie, ein starkes Boon aus der Crowd. Auch die Wiederholung lässt das Publikum weitere Male aufstöhnen. Ein ziemlich harter Treffer. Die Zeit läuft bald wieder an. Es geht weiter mit guten Bodykicks und Schlägen von beiden. Doch weiterhin sehe ich den Newcomer leicht überlegen. Durch einen Schlag fällt Akiyama nach hinten in die Sitzposition, kann gleich wieder aufstehen. Am Octagon geht es weiter. Schon bald kann sich Yoshihiro wieder mit einigen sehr guten Treffern, vor allem ins Gesicht von Alan Belcher, durchsetzen. Akiyama bekommt Belcher auf den Boden. Dort dann ist die gute erste Runde vorbei. Und meine Rundenwertung, ich gebe Yoshihiro 10 und Alan Belcher 9 Punkte. Hätte ich auch so bewertet, haben aber einige anders gesehen. Ja. Wer denn? Zweite Runde. Ja, es gibt, das darf ich nicht vorwegnehmen. Es gibt ja einige, die haben gesagt, dass Alan Belcher die erste Runde gewonnen hätte. Nun gut. Habe ich nicht so gesehen. Runde 2. Ein aggressiver Alan Belcher geht in die nächste Runde und sogleich kann Yoshihiro einen Kick in den Takedown umwandeln. Belcher kann das Ganze umdrehen und will einen Triangle Choke ansetzen. Akiyama dreht das wieder um. Am Boden gibt es harte Treffer gegen Belcher. Er scheint stark unterlegen. Akiyama bearbeitet Alan weiter. Es geht zurück an den Stand. Hier kann Belcher einige Treffer landen, Akiyama auch. Belcher zeigt schöne Kicks gegen das Bein von Yoshihiro. Dann ist eine weitere gute Runde vorbei, die für mich wieder Yoshihiro wegen einem guten Takedown am Anfang gewinnt. Meine Rundenwertung also 10 für Yoshihiro und 9 für Belcher. Hätte ich anders umgegeben, würde ich 10-9 für Belcher wahrscheinlich geben. Aber habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf. Runde 3. Belcher geht weiterhin viel auf das nun schon angeschlagene Bein von Akiyama. Dieser landet allerdings auch einige gute Treffer. Beim Kick von Belcher hält Yoshihiro ihm das Bein fest. Belcher kann entkommen. Insgesamt scheint mir Belcher hier gezielter vorzugehen, während Akiyama nicht genau weiß, was er überhaupt will. Teils der Akiyama hat den Eindruck gemacht, als wenn er ein bisschen, sozusagen, als wenn ihn die Kraft ein bisschen verlassen hätte und er nicht mehr so richtig die Kondition hat. Teils trotzdem gute Treffer und Konter von Akiyama. Nach einem harten Schlag bekommt der Belcher von den Beinen, dieser kann in letzter Sekunde wieder hochkommen. Superman Punch von Belcher und auch die letzte sehr gute Runde ist vorbei. Meine Rundenwertung, diesmal 10 für Belcher und 9 für Akiyama. Ja, würde ich auch so tippen. Nach der letzten Runde würde ich Alan Belcher den Sieg zusprechen, aber wenn ich meine Rundenwertung Moment, nach dem... Du hast aber, anders getippt. Ja, ich lese weiter. Nach der letzten Runde würde ich Alan Belcher den Sieg zusprechen, aber wenn ich meine Rundenwertungen nach den Regeln zusammenrechne, gewinnt bei mir Yoshihiro Akiyama durch 29 zu 28 Punkten, also sehr knapp. Ein sehr knapper und toller Opener für diese Jubiläumsausgabe. Nun ist man gespannt auf die Entscheidung. Kampf, muss man sagen. Ja. Das nun ist... So auch fast mit der beste Kampf. Würde ich auch... Oh Gott. Ja. Ja, ich musste kurz auf Pause schalten, weil ich, bevor ich mir Raw angucke, gucke ich mir nachher noch von UFC Greatest Fight Teil 4 an. Da muss ich, diese 100er, ja. Da muss ich noch die letzten 20 Minuten gucken. Ist das was? Das ist sehr interessant, weil da werden ja die, das ist so ähnlich wie diese Hit- und Chart-Sendungen auf RTL und Sat.1, wo sie im Prinzip die 100 besten Kämpfe, abgestimmt von den von Leuten im Internet, die 100 besten Kämpfe runterzählen und dann zwischendurch immer Kommentare und Interviews mit den Kämpfern und mit Joe Rogan und Dana White. Die sind aber nicht vollständig zu sehen, oder? Zeigen immer nur Ausschnitte aus. Ja, gut. Und dann Kommentare. Ist aber ein ganz netter Überblick. Aber die Kämpfe, die da teilweise schon waren und die jetzt später kommen, das kann man kritisch sehen, ob das wirklich so das Beste war. So, aber egal, sag mal was zum zweiten Kampf. Ich lese ja erst noch weiter hier. Nun ist man gespannt auf die Entscheidung der Jury und diese ist nicht einstimmig. Die drei Richter geben 27-30, 29-28 und 28-29. Damit hat ein Richter so wie ich gewertet und Akiyama hat sein Debütfight gewonnen. Yoshihiro Akiyama ist der Gewinner durch Split Decision. Das ist natürlich sehr gut, als Neuling bei UFC gleich mit einem Sieg einzusteigen und das auch dann auch noch bei so einem Jubiläums-Pay-Per-View. Wobei es war gar nicht der 100. Muss man sagen, das war ein umstrittener Sieg. Viele haben gesagt, eigentlich hat Belcher gewonnen und die Punktrichter hätten Belcher den Sieg gestohlen und hätten das gemacht, weil Akiyama halt so ein Superstar ist. Und der Akiyama, dadurch, dass er nur sehr, sehr knapp und wie gesagt, viele haben gesagt, durch Glück gewonnen hat, ist ja in Japan ein absoluter Superstar. Deshalb könnte man auch sagen, für ihn war das nicht der allerbeste Einstieg. Aber ich glaube, der Kampf hat sogar den Preis Kampf des Abends gewonnen. Die UFC gibt ja immer bestimmte Preise pro Veranstaltung raus. Kampf des Abends, bester Aufgabegriff, bester Knockout. Und da kriegen ja die Kämpfer dann auch nochmal extra Geld. Ich weiß nicht, ob das 10.000 Dollar oder sogar 50.000, ich glaube 10.000 oder so. Und bester Kampf hat wohl dieser Kampf bekommen. Ich habe die ganzen UFC-Gehälter gelesen, also da ist schon eine ganze Menge. Ja, die Top-Leute verdienen viel Geld, aber die da unten auf dem bei dem Vorkämpfen... Ach, die sind auch nicht verkehrt. ...pro Kampf nur 2.000 oder 5.000 Dollar. Und wenn man bedenkt, dass die sich da 2 Monate vorbereiten müssen, ist das ein relativ niedriges Gehalt. Das war aber mehr. Ja, das ist, wie gesagt, die ganz unten auf der Karte, also nicht die... Ja, meine ich schon. ...ja, oder so, die kriegen viel mehr und weiß ich nicht, früher Tito Ortiz oder heute halt George St. Pierre, die kriegen natürlich viel, viel mehr Geld. Aber jetzt mal so jemand wie, weiß ich nicht, wo man die Namen schon sich gar nicht merken kann. War übrigens gar nicht die 100. Ausgabe theoretisch, da waren wohl noch ein paar mehr UFC-Ausgaben davor. Ja, es gab mal irgendwie was, das hieß Ultimate. Das war keine nummerierte. Und dann gab es, glaube ich, auch mal irgendwie eine ganz komische, die hieß dann 33,5 oder so. Weiß ich auch nicht, was das für ein Quatsch war. Und dann gab es ja auch im Fernsehen noch immer diese ganzen Zeiten. Da gab es ja auch 18 von oder so. Aber es ist die 100. von denen, die sauber durchnummeriert sind. Nun gut, also ich bin auch stark am Tendieren, dass der erste Kampf sogar der beste war. Würde ich fast sagen. Nun, das geht weiter. Das Einzige ist, der letzte Kampf war vom Interview her super, aber da kommen wir dann noch zu. Mhm. Ein Middleweight-Bout nochmal. Michael Bisping gegen Dan Henderson. Die beiden dieses Jahr bei Ultimate Fighter schon als Coach gegenüberstanden. Bout heißt es, nicht Board. Bout. Gut. Nun gut. Nun gut. Runde 1. USA-Chance begleiten die beiden in der ersten Runde. Bisping wird von Henderson erst einmal ziemlich weggedrängt und dominiert. Es gibt einige sehr gute Treffer, nur der Octagon bewahrt Bisping vor dem Fallen. So geht das weiter. Bisping kann nur wenige Treffer erzielen. Henderson kann allerdings auch nicht viel zeigen. Die beiden sind sehr vorsichtig und weichen dem Gegenüber sehr viel aus. Im Clinch kann Henderson noch ein paar gute Knies gegen Michael Bisping durchführen. Er löst sich. Takedown-Versuch, dieser aber ordentlich daneben. Es folgen ein paar gute Treffer. Und die erste Runde ist vorbei. Nett, aber noch relativ ruhig für diese Feindschaft. Aufgrund der Übermacht am Anfang gewinnt Henderson für mich die Runde knapp. Meine Rundenwertung also 10 für Henderson und 9 für Bisping. Also für mich ganz klare 10-9 Runde für Henderson. Henderson hat absolut dominiert. Es gibt ja verschiedene so Kriterien für so eine Bewertung der Punkte. Da gibt es ja dieses Octagon-Kontrolle und dann Effective Striking, Submissions und solche Geschichten. Und Octagon-Kontrolle hatte ja 100% der Henderson. Er hatte auch die besseren Schläge. Also war ganz eindeutig. Und da hatte man dann doch den Eindruck, na, da hat sich der Bisping doch übernommen. Da hat er keine Chance eigentlich. Sehe ich genauso. Der wirkt da ja auch sehr cool aus. Allerdings auch überrascht, dass das so früh auf der Card ist, aber da später dann die Championship-Matches kamen, die ja potenziell 5 Runden gehen können, konnte man das dann wiederum verstehen. Ja, das stimmt. Das Publikum war ziemlich gut, fand ich. Ja, das stimmt, das war ganze Zeit über sehr gut, nur bei dem Main-Event wurde es dann etwas schlechter, aber das liegt da auch an der Konstellation, wie das nacheinander kam. Ja. Nun gut, Runde 2. Ähnlich wie die erste Runde, Bisping wird wieder mehrmals gegen den Octagon gedrängt, nur kann er diesmal ein paar mehr Treffer erzielen. Darunter konterte er Henderson teils ziemlich gut aus. Harte Treffer von Henderson, es geht wieder gegen den Octagon. Es folgt ein sehr harter Treffer gegen Bisping, dieser fällt zu Boden und der Referee beendet den Fight. Das Publikum spielt verrückt, denn Henderson, der die Runde sowieso dominiert hat, Michael Bisping durch einen Hammerhaaranschlag ins Gesicht besiegt. Bisping sieht gar nicht gut aus, guter Fight, kommt aber wohl nicht ganz an den ersten Fight ran. Zudem sah man im zweiten Match schon erstmal einen K.O.-Sieg gegen Michael Bisping. Ja, das Ende war natürlich sensationell, aber gleichzeitig auch sehr beunruhigend, weil erst hat der Henderson den Bisping voll am Kinn getroffen, dann ist der Bisping nach hinten gefallen und dabei hat er sich auch nochmal, hat der ist der Kopf auch nochmal voll auf den Boden aufgeschlagen. Und dann hat er nochmal ein paar Einschlag nachgesetzt. Auch nochmal hinterher auf den Boden und hat ihm auch nochmal mit voller Kraft aber auch eine ins Gesicht gehauen, bis der Ringrichter dann unterbrochen hat. Und das hat auch richtig lange gedauert, bis der Michael Bisping überhaupt wieder zu Bewusstsein kam. Also da war richtig eine lange Zeit bewusstlos. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht und dachte, das kann ja wohl nicht sein, dass da jetzt bei der 100. UFC jemanden, sag ich mal, auf so einer Bahre raustragen müssen. Und dann hat Henderson auch noch im Interview hinterher gesagt. Ja, das war ein Treffer, damit er endlich die Schnauze hält, um es mal so zu übersetzen. Nochmal, was hast du gesagt? Das war ein Treffer, den habe ich nachgesetzt, damit er endlich den Mund hält, um es so zu übersetzen. Ja, und das ist natürlich, das kann er nicht sagen. Also gerade bei der 100., wo ja wahrscheinlich, 1,5 Millionen oder so zugeguckt haben und wo ja viel Presse war, die sagen ja sowieso immer, das ist alles gewalttätig und das sind alles Rüpel und brutale Typen. Und dann solche Sprüche ist natürlich eine große Katastrophe. Ich habe hinterher die Pressekonferenz noch gehört, die wurde auf Figure 4 Weekly, Brian Alvarez, der hat die aufgenommen und auf seine Webseite als Podcast gestellt. Und da wurde dann gesagt, ja, Michael Bisping hat hinterher gesagt, das war ja nur ein Spaß, das hat er gar nicht so gemeint. Und es wird den Kämpfern ja immer gesagt, solange der Ringrichter nicht dazwischen geht, müssen sie weiterkämpfen und nur deshalb hätte er nachgeschlagen. Aber da konnte man merken, das war nicht ernst gemeint. Also ich glaube, der wusste schon, dass der K.O. gegangen ist und hat nochmal ganz bewusst nachgeschlagen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Obwohl mir der Dan Henderson extrem sympathisch ist. Weil das ist so ein ganz ruhiger Vertreter, der klopft keine großen Sprüche und der macht dann nur seine Arbeit aber richtig gut im Ring. Der ist mir sehr sympathisch, aber das hat mir nicht gut gefallen. Knockout in der zweiten Runde nach 3 Minuten 20, ja, war ganz nett. War ein sehr guter Kampf, fand ich. Aufgrund des Endes, das war natürlich sensationell und war nicht langweilig, zu keinem Zeitpunkt langweilig. Ja. So, es folgte der nächste Fight. Ja. Ich muss mal eben das Fenster zumachen, unterhalte die Leute mit einem Witz. Wen soll ich unterhalten? Die Leute, jetzt ist zu spät. Ja, ich wollte da mal einen Witz erzählen. Lass mich mal überlegen. Habe ich jetzt vergessen? Ah ja, jetzt weiß ich einen Witz. Wie kriegt man einen Elefanten in den Kühlschrank? Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Wie kriegt man eine Flasche Cola in den Kühlschrank? Tür auf, Elefant raus, Flasche Cola rein, Tür zu. Genau. Gut. Das war ein Brüller, oder? Ja, super. Wir müssen weitermachen. Wir haben heute noch einiges vor. Ja, ich habe auch heute nicht so viel Zeit. Ich muss deshalb müssen wir zusehen. Welterweight Championship. Thiago Alves gegen George St. Pierre, der aktuelle Champion. Runde 1. Alves zeigt ein paar Treffer, doch schon sehr früh kann St. Pierre den Takedown durchführen, das sogar doppelt. Auf dem Octagon-Boden gibt es Schläge, Alves kann dann kommen, bis er dann doch wieder am Boden liegt. Den Submission-Griff kann er nicht hinbekommen, beide stehen wieder. Alves ist nun sehr vorsichtig, gute Schlag- und Trittkombination von St. Pierre. Durch die Alves beinahe hinfällt. Einen weiteren Takedown wendet Thiago Alves mit Knees ab. Einige gute Kicks von Alves, einen davon wendet St. Pierre in einen weiteren sehr harten Takedown um. Alves kommt wieder auf die Beine und eine sehr gute erste Runde ist vorbei. Natürlich gewinnt St. Pierre. Aufgrund der vielen Takedowns war ich kurz davor, Alves nur 8 Punkte zu geben. Trotzdem meine Rundenwertung 10 für St. Pierre und 9 für Alves. Ja, ich würde auch 10-9 geben. Also für eine 10-8. Bei einer 10-8, da muss im Prinzip irgendwie eine Situation sein, wo der eine dann kurz davor ist zu verlieren und gerade nochmal rauskommt. Und das hatte man zu keinem Zeitpunkt. Deshalb 10-9 St. Pierre. Runde 2. Alves geht stärker auf St. Pierre los, doch auch dieser landet gute Treffer. Leg Kick und anfolgend sehr weiter und starker Takedown von George St. Pierre. Er behält auch am Boden die Kontrolle, harte Schläge und Elbows. Alves blutet stark aus der Nase, einige Schläge von Alves, doch St. Pierre behält weiterhin die Oberhand. Harte Schläge gegen Alves, dieser kommt hoch und zeigt harte Kicks, bis ihn St. Pierre doch wieder unter Kontrolle hat und so endet die zweite auch sehr gute Runde. Natürlich gewinnt St. Pierre wieder und auch diesmal war ich wieder kurz davor, Alves nur 8 Punkte zu geben, trotzdem wieder meine Rundenwertung. 10 für St. Pierre, 9 für Alves. Ja, habe ich auch so. Runde 3. Gute Treffer von Alves. Den Takedown verhindert er. Es passiert nicht viel. Sehr ausgeglichen. Takedown von St-Pierre. Nach einiger Zeit kann Alves entkommen. Auf den Beinen ist es sehr ausgeglichen. Es passiert wieder nicht viel, bis Alves durch einen Kick hinfällt. Schläge von St-Pierre. Elbows werden nachgesetzt. Die Runde ist fast vorbei. Weitere Schläge, doch dann ist es vorbei. Wieder ein Rundensieg für St-Pierre dank den Takedowns. Der Kampf auf den Beinen war sehr ausgeglichen. Meine Rundenwertung 10 für St-Pierre, 9 für Alves. Ja, habe ich auch so. Runde 4. Jetzt kann Alves eigentlich nur noch durch KO oder TKO gewinnen. Gleich harter Takedown in die Nähe des Octagon-Endes. St-Pierre hat schon wieder die Oberhand. Alves kann dann kommen und nimmt nun zum ersten Mal die obere Position am Boden ein. Schläge gegen St-Pierre, er kann sich befreien. Durch Alves Kick kann St-Pierre schon wieder einen Takedown zeigen. Zum Mischen reicht es allerdings nicht mehr, denn damit ist eine weitere gute Runde beendet, die Pierre schon wieder für sich entscheidet, diesmal allerdings mit weniger Abstand. 10 für St-Pierre, 9 für Alves. Ja, habe ich auch. Runde 5, die letzte Runde, wenn es hier kein klares Ende gibt, dürfte St-Pierre eigentlich klar durch Punkte gewinnen. Alves geht diesmal stark auf St-Pierre, zeigt einige sehr gute Treffer. Der schöne Takedown gelingt erneut, Alves kommt auf die Beine. Vor dem nächsten Takedown scheint Alves erst durch den Octagon gerettet, doch dann zieht St-Pierre ihn doch noch durch. Bald stehen beide wieder, Alves hat so langsam raus, wie er sich aus den Takedowns von George St-Pierre befreit. St-Pierre weicht einem Schlag aus und zeigt seinerzeit schon wieder einen Takedown. Einige Schläge und Elbows, dann endet die letzte Runde. Wieder geht der Rundensieg an St-Pierre. 10 Punkte St-Pierre, 9 Alves. Ja, das war jetzt die wie viele Runde? Die letzte. Ja, die habe ich auch 10, 9. Damit hat George St-Pierre bei mir alle Runden gegen Thiago Alves gewonnen und siegt mit einem Punktestand von 50-45. Mal sehen, was die Richter dazu sagen. Die Richter geben 45-50, 44-50, 45-50. Damit kann ich zum... die höhere Zahl erst nennen. Ja, ich weiß, aber ich habe das so rumgemacht, wie ich die Namen aufgeschrieben habe. Ja, gut. Damit kam ich zum gleichen Ergebnis wie zwei Richter. Der eine ging sogar so weit und hat Alves in einer Runde nur 8 gegeben, wahrscheinlich in der ersten oder zweiten. Damit hat St-Pierre sein Titel erfolgreich verteidigt. Still Welterweight Champion George St-Pierre, Unanimous Decision. Ja, hat mir insgesamt dann nicht mehr so gut gefallen, der Kampf. Das Problem war, die erste Runde war noch interessant, die zweite ging auch noch. Aber es war so, man hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass der Alves auch nur irgendeine Chance hätte. Auch keine Überraschungschance, kein Knockout oder so. Und deshalb hat sich das dann schwer wiederholt und da es 5 Runden war, war es dann ein bisschen lang und wurde dann auch ein bisschen langweilig dadurch, was man neben St-Pierre jetzt aber nicht notwendigerweise vorwerfen kann. Das Problem ist halt nur, in der Gewichtsklasse, es gibt im Prinzip für ihn keinen Gegner, wo man sagen könnte, das ist jetzt ein besonders herausragender, spannender Kampf, weil da ist irgendwie keiner in Sicht, wo man auch nur denkt, dass der den Hauch einer Chance hat. Deshalb ist das für mich ein bisschen problematisch. Und das hat auch bei der UFC 100 so ein bisschen, fand ich, den Rhythmus der Veranstaltung gestört, weil der Kampf war dann zu lang. Ja, das stimmt. Es war so mittelmäßig. Also ich fand es noch nicht so langweilig, aber es ging. Es ging. So, es folgt ein UFC Undisputed Heavyweight Championship Match zwischen Frank Mir und Brock Lesnar. Ich hatte damit gerechnet, dass es jetzt das letzte Match ist. Nee, ich hatte damit gerechnet, dass jetzt erst noch der Kampf von John Fitch kommt und dass dann der Heavyweight-Kampf kommt. Aber ich weiß nicht, der Heavyweight-Kampf war ja nun auch ein Titelkampf, das heißt, der hätte auch über 5 Runden gehen können. Ich weiß nicht. Es war aus Zeitgründen gemacht. Mit Einmarsch und Vorstellung und so muss man dann ja so 30 bis 35 Minuten rechnen. Das hätte eigentlich auch gereicht, wenn sie den John Fitch-Kampf jetzt erst gezeigt hätten. Aber die meinten, aus Zeitgründen haben sie das so gemacht. Ja, gut, die waren auch ziemlich an der Grenze. Ich glaube, die Veranstaltung insgesamt war 2,58 oder so. Fast 3 Stunden. Und üblicherweise sind UFC, glaube ich, eher bei 2,45. Und es kann sein, dass nach 3 Stunden wirklich dann die Satellitenzeit auch aufgebraucht ist. So einen Kampf will man natürlich nicht mittendrin aufhören. Die WCW hatte das mal, dass sie bei einer Veranstaltung die Kämpfe sich so in die Länge gezogen haben, dass dem beim Hauptkampf, ich glaube der Hauptkampf war damals sogar Sting gegen Hogan, dass dem beim Hauptkampf dann die Satellitenzeit abgebrochen ist. Und bei ganz vielen Leuten zu Hause, die haben das Ende des Kampfes dann nicht mehr gesehen. Und dann haben die einen Tag später bei Monday Nitro quasi quasi den Kampf nochmal neu angesetzt und dann allen im frei empfänglichen Fernsehen gezeigt. Vielleicht hatte die UFC Angst, dass sowas auch passiert. Ja, und Frank Mir gegen Brock Lesnar, das ist natürlich ein bisschen wichtiger, ne? Ja, klar. Das war schon der Hauptkampf. Also, war zwar nicht der letzte Kampf auf der Karte, aber es war der Main Event. Und der Ringsprecher, der Bruce Buffer, hat ja auch ganz klar am Anfang gesagt, Main Event. This is the Main Event of the Evening. Ja, da war ich dann ein bisschen irritiert, als da noch was kam. Er hat auch noch im Interview gesagt, Leute, geht noch nicht nach Hause, es kommt noch ein Kampf, auch wenn der Hauptkampf jetzt schon war. Ja, ich dachte, komisch. Jetzt wird das als Main Event angekündigt und da war dann noch eine Stunde Zeit. Ich dachte, na gut, vielleicht geht das über alle 5 Runden und da geht es so ein bisschen drumherum und so. Aber nun gut, es kam noch was. Ja. Runde 1. Sehr ruhig, es passiert nicht viel. Jetzt muss er erstmal was zum Einmarsch sagen. Ja, aber schnell. Wurde dann aber schnell. Und er wurde ausgebucht. Ja, dann sag mal. Also Frank Mir kommt ja sogar aus Las Vegas. Der wurde ziemlich, fand ich, bejubelt. Der kam mit irgendwie so einem komischen Hip-Hop-Song, der mir aber ganz gut gefallen hat. Das könnte eventuell Kanye West gewesen sein, zum Ring. Und dann, das fand ich ja die eigentliche Sensation, Brock Lesnar kam mit Enter Sandman von Metallica zum Ring. Und da gab es ja immer die riesigen Diskussionen in WWE, warum die WWE den Sandman nicht mit seiner alten ECW-Musik, nämlich Enter Sandman, zum Ring kommen lassen. Und WWE sagt ja immer, ja, dann können wir das auf den DVDs nicht draufnehmen, weil das kostet ja so hohe Lizenzrechte, Metallica will so viel Geld haben. Und hier lässt man einen ehemaligen Wrestler jetzt mit dieser Musik zum Ringen kommen. Das fand ich schon mal klasse. Ja, da war ich sehr gespannt drauf. Kannst du was zur ersten Runde sagen? Als Ex-Wrestling-Fan, beziehungsweise weiterhin Wrestling-Fan, ist man natürlich immer gespannt, wenn Brock Lesnar im Oktober steht. Und bevor der ersten Runde muss man noch sagen, da ist ja immer, die beiden Kämpfer kommen ja in der Mitte des Oktagons zusammen. Und dann sagt ja der Ringrichter nochmal so kurz die wichtigsten Regeln und sagt ja dann immer, oder so, kurz die Fäuste so aneinander als Respektbezeugung. Und Lesnar ist einfach weggelaufen. Einfach Rücken weg und... Der ist da nicht ausgestreckt. Weil, hast du die Countdown-Sendung vorher gesehen? Nee, und leider nicht. Versuch die nochmal zu besorgen, auch wenn man das schon gesehen hat, und guck dir mal die erste halbe Stunde an, wie Brock Lesnar gegen Frank Mir aufgebaut wurde. Das ist eine der besten Sendungen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Der Brock Lesnar... Die hatte ja auch schon einen neuen Rekord. Der Frank Mir war super. Das war sensationell. Und der Frank Mir hat zum Beispiel Brock Lesnar so ein bisschen in dieser Sendung auch veräppelt als Ex-WWE-Wrestler. Da hat dann auch einer gesagt, einer von seinen... von den Trainingspartnern von Frank Mir, der ist dann so umgekippt und hat dann noch so in die Kamera gelächelt, ja, das ist hier ja auch nicht die WWE. Also hat er wirklich wörtlich gesagt. Musst du dir unbedingt angucken, super die Sendung. Gut, hast du bis 8 Zeit? Ja, ja. Gut, Runde 1, sehr ruhig, es passiert nicht viel. Takedown-Versuch von Lesnar, Mir hält ihn im Halfguard am Boden. Lesnar geht Mir an den Hals, Schläge von Lesnar, harte Treffer ins Gesicht, Mir blutet. Lesnar macht weiter, sehr harte Treffer, Mir hofft, dass die Zeit bald vorbei ist. Frank Mir kann nicht entkommen, weitere harte Punches, die Runde ist vorbei. Nette Runde, die klar an Lesnar geht, meine Rundenwertung 10 für Lesnar, 9 für Frank Mir. Ich würde dir sogar 10 zu 8 geben. Ja. Also ich fand, Brock Lesnar, der hat so eine ganz interessante Technik gehabt. Viele haben gesagt, der hat das so ein bisschen gemacht wie so ein Schoolyard Bully, also so ein Rüpel auf dem Schulhof. Der hat den Kopf von dem Frank Mir so im linken Arm, so ein bisschen wie im Schwitzkasten, nur halt auf dem Boden liegend, und hat dann mit dem rechten Arm da reingehauen, und der Frank Mir konnte dann keine Kopfbewegung machen, um durch Kopfbewegung den Schlägen auszuweichen. Und der sah dann auch am Ende dieser Runde, war das Gesicht schon ziemlich zermatscht von Frank Mir. Das stimmt, das war sehr, sehr nett anzusehen. Runde 2. Ich habe mich gewundert, dass Frank Mir nicht zwischendurch einfach aufgegeben hat. Aber das zeigt auch dann, der hat doch also ziemlich einen Willen. Runde 2. Lesnar bringt einen Takedown ins Ziel, lässt Mir aber wieder aufstehen. Harte Treffer von Mir, ein Flying Knee am Oktagon, doch Mir fällt und Lesnar ist wieder über ihm. Am Boden wieder harte Schläge, das Publikum will, dass beide hoch müssen, doch Herb Dean macht nichts. Sie hatte Schläge gegen den Hinterkopf von Frank Mir und Dean löst die Beine. It's all over. Lesnar gewinnt in der zweiten Runde durch K.O. Er ist der Undisputed Champion. Stinkefinger in die Crowd. Die stark gut. Haben ihn ausgebucht. Ja, stark. Netter Fight, auch wenn ich ein bisschen mehr erwartet hätte. Still Undisputed UFC Heavyweight Champion Brock Lesnar durch K.O. in Runde 2 nach 1 Minute und 48. Guter Kampf. Also ich fand das eigentlich ein, also vom Kämpferischen hast du recht, war das nicht viel. Aber ich fand das im Prinzip super. Und man muss ja auch sagen, es gab ja dann hinterher noch ein Interview von Joe Rogan mit Brock Lesnar. Hast du das gehört? Ja, das war super, wie er da dann alle ins Mikro geschrien hat und so, ja. Das war die beste Promo, die Brock Lesnar bisher gehalten hat, hat Dave Meltzer gesagt. Und da muss ich ihm auch recht geben. Das Interessante war, das hat auch jetzt für ganz viel Rummel, auch auf der Pressekonferenz schon gehalten, das Interessante war nämlich, erstmal hat sich Brock Lesnar mit dem Publikum ein bisschen angelegt, dann hat Brock Lesnar, die haben ja einen Sponsor für diese UFC-Sendung. Und da gibt es ja irgendwie diese eine Bierfirma, die sponsert die UFC. Und Brock Lesnar hat gesagt, er geht jetzt nach Hause feiern, trinkt aber das Bier von einer anderen Firma, weil die Firma, die sie sponsern, von denen kriegt er ja kein Geld. Das ist schon mal ein ganz großer Fehler und ganz große Dummheit. Das darfst du schon mal gar nicht machen. Und dann hat er auch noch unflätige Dinge über seine Frau gesagt. Das darfst du auch nicht machen. Und da haben ganz viele Leute gesagt, dass er dem Sport durch solche Äußerungen schadet. Ich fand das aber sehr unterhaltsam. Ja gut, das stimmt, das war ganz witzig. Bei der Pressekonferenz hinterher hat er sich für die Bemerkung entschuldigt und hat außerdem gesagt, ja, Dana White hat ihn zur Seite genommen und Dana White hat ihn dann wohl ganz, ganz übel zusammengefaltet bei der Presse. Er bekommt auch keinen Bonusgehalt für den Sieg und so, ne? Ja, das weiß ich nicht. Aber nee, das habe ich gelesen, er bekommt keinen Bonusgehalt. Aber das war super. Weil Brock Lesnar, so wie der am Ende da gesprochen hat, ist der größte Bösewicht, den die UFC hat. Also es ist so richtig wie ein Wrestling-Heel. Das ist unglaublich. Das ist, da haben wir im Wrestling seit Jahrzehnten quasi so gar nicht mehr gesehen. Und also der nächste Kampf, jetzt werden ganz viele Leute werden immer wieder Geld bezahlen, um zu sehen, wie Brock Lesnar hoffentlich fertig gemacht wird. So, ich muss weitermachen, sonst kommen wir hier nicht mehr durch. Warum die sich so beschweren. Übrigens, der Dana White hat explizit dann noch auf einer Pressekonferenz gesagt, Brock Lesnar war ja früher ein Wrestler und da hat man ja solche Showgeschichten gemacht, aber dies hier, was wir haben, das ist ein echter Sport und da haben solche Interviews nicht zu suchen. Das sind alles Sportsmänner, die sich untereinander vernünftig benehmen müssen und deshalb, das darf nicht wieder passieren. Welterweight Board, Paulo Thiago gegen John Fitch. Runde 1, Arm Gelatine von Thiago, Fitch kann nicht entkommen. Nach einigen Minuten kann Fitch aus dem Choke dann doch entkommen, Schläge gegen Thiago erst auf Thiagos Rücken. Fitch bearbeitet den linken Arm, die Runde ist vorbei. Aufgrund der sehr guten Submission geht die Runde an Thiago, meine Rundenwertung 10 für Paulo Thiago und 9 für John Fitch. Ja, kann sein, da habe ich nicht mehr so gut im Kopf. Runde 2, Fitch drückt Thiago gegen den Octagon, Takedown von Fitch. Doch dort übernimmt Thiago die Kontrolle, Fitch steckt im Choke, dazu gibt es Schläge wieder auf den Beinen Knees von Fitch. Takedown von Fitch erhält den einen Arm von Thiago fest, harte Schläge. Fitch ist fest auf dem Rücken von Thiago, eine zweite gute Runde ist vorbei, die wegen den Takedown sehr knapp an Fitch geht. Meine Rundenwertung 10 an Fitch und 9 an Thiago. Ja, das habe ich auch so. Das weiß ich noch. Die letzten beiden Runden weiß ich noch. Runde 3. Jetzt entscheidet sich alles. Gute Treffer von Fitch, Takedown von Fitch, Schläge. Thiago versucht Fitch wegzudrücken, doch es gibt weitere Schläge. Fitch hat Thiagos Arm fest im Griff. Fitch ist auf Thiagos Rücken. Dieser lässt sich schwungvoll nach hinten fallen und slammt Fitch so auf die Matte. Move des Abends. Fitch dominiert aber weiter. Triangle Choke von Thiago. Schläge und Fitch hat wieder die Top Position. Schläge gegen Thiago. Gute Treffer. Body Triangle. Schläge auf den Boden gegen Thiago. Die Runde ist vorbei. Fitch hat den Großteil der Runde dominiert. Deshalb geht die letzte Runde an ihn. Meine Rundenwertung. 9 für Fitch. Oh. 9 für Thiago, 10 für Fitch. Damit gewinnt nach mir Fitch durch 29 gegen 28 gegen Thiago. Die Kommentatoren geben Fitch auch die größere Chance zu gewinnen. Wir warten auf die Richter, diese geben 30, 27, 29, 28, 29, 28 und so gewinnt Fitch klar. Damit gaben zwei Richter die gleiche Punktzahl wie ich. Netter Fight, John Fitch hat durch unanimous Decision gewonnen. Ja. Daumen nach oben, ganz klar. Ja, der Kampf war ganz nett, aber war natürlich von der Platzierung auf der Karte ein großes Problem, ne? weil ja. Ja, die Crowd war auch sehr leise, also es waren dann schon ganz viele Leute weg. Ja, also was der Meltzer gesagt hat, weil die waren ja auch alle vor Ort, dass die erste Runde, die haben sich noch viele angeguckt, dann war denen das aber zu langweilig und dann nach der ersten Runde sind wohl sehr viele gegangen. Und ja, das war dann so. Aber die Veranstaltung insgesamt war top. Ja, Top-Veranstaltung, unbedingt angucken, kann ich nur empfehlen. Ja, von den Kämpfen muss man sagen, war es jetzt beispielsweise nicht so gut wie die letzte WEC. Da sind ja die Leichtgewichte und die letzte WEC war einfach sensationell gut. Da waren drei Spitzenkämpfer auf der Card. Also von den Kämpfen her nicht, aber so von dem ganzen Umfeld, von der Stimmung, von der Atmosphäre, von den Interviews hinterher, vom Aufbau in der Countdown-Sendung vorher, war das schon sensationell. Ich muss sagen, das war zum ersten Mal wieder seit langer Zeit, auch dass ich mich auf, dass die Veranstaltung stattfindet, dass ich mich da so freue und drauf gewartet habe und neugierig war wie bei einer WrestleMania. Ja, ich auch. Als ich aus dem Urlaub zurück war, habe ich gleich am PC abgeguckt. Oh ja, da kannst du das angucken. Du hast das auf deinem DVD-Rekorder aufgenommen, ne? Von ja, genau. Ich habe mir das dann nur halt auf CD gebrannt. Von Sky, ja, ja. Ja. Sky. Der neue Name. War eine hervorragende Sendung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin im Moment auch, muss ich sagen, mehr interessiert an den MMA-Geschichten als am Wrestling. Muss ich auch fast sagen, jetzt wo ich wieder da als neuer Fan bin und auch entdecke, dass ich das wohl richtig sehe mit Punktewertung etc., denn das stimmt ja doch ziemlich mit den richtigen Ergebnissen überein, interessiert mich das momentan doch fast mehr. Ja, und die Moves habe ich von dem, was du aufgeschrieben hast, gesehen, die hast du auch richtig erkannt. Also das ist aber auch interessanter, wenn man das regelmäßig guckt, weil man dann die Kämpfer und die Geschichte so ein bisschen versteht. Ja, Moves-Wegen kommt jetzt, weil ich das UFC-Spiel, das Training ja gemacht habe und da wurden die alle erklärt. Ja. Weil, und ich habe auf den Kommentar geachtet. Guck mal, ob du eine Wiederholung von UFC Greatest Fight. Das sind 5 Teile, also 5-mal je eine Sendung mit 40 Minuten, weil da auch so ein bisschen halt die alten historischen Kämpfe mit dazwischen. Ja, ich glaube, da habe ich schon sowas gesehen. ja, ich habe noch Raw auf DVD hier rumliegen, also das könnte ich mir auch noch angucken. Muss ich gucken, ob ich heute Abend lieber... Hast du gestern schon geguckt? Hä? Hast du Raw von gestern schon geguckt? Noch nicht, ich habe es noch auf DVD rumliegen. Achso, sonst hätte mich das interessiert, wie dir das gefallen hat. Ich habe es bisher nur gelesen. Und ich bin ungespoilert, bitte nichts sagen. Ja, aber da war ja diesmal ein Gastkommentator. Ja, das weiß ich wohl. Seth Green oder wie der heißt, von dieser einen Serie da. Martin. Den kenne ich sehr gut. Ja, sagt mir nun nicht zu viel, also. Und zwar weißt du, woher ich den kenne? Der hat, ich glaube, ab der dritten oder ab der vierten Staffel hat der bei Buffy The Vampire Slayer mitgespielt. Das habe ich dir ja mal erzählt, da habe ich da alle 6 Staffeln auf DVD. Und der hat da keine Hauptrolle, aber eine große Nebenrolle gehabt. Der hat da von der einen Hauptdarstellerin den Freund gespielt und er war aber gleichzeitig auch ein Werwolf. Ja, dann war das für dich wohl eine, wird das für dich wohl eine besondere Episode. Ja, wir haben jetzt aber noch was Besonderes vor. Ist super, also der ist ein bisschen klein. So zwischen den ganzen Wrestlern wird er wahrscheinlich wie ein Zwerg aussehen, aber der ist super witzig. So, wir haben heute noch was Großes vor. Das bringt ein bisschen Zeit an. Ist das okay, wenn du bis 10 nach 8 hier noch am Telefonieren bist? Ich kann telefonieren, ja klar. Gut, ja, wir haben heute etwas ganz Besonderes mit dir vor, Thomas. Du wirst gleich in eine Zelle gepackt hier und musst du dann die nächsten Tage sitzen. Wir werden dich dann live hier den ganzen Tag reinschalten und werden dann gucken, was du so machst. Was für eine Zelle, ne? Ja, die haben wir hier vorm Haus eingebaut. Du wirst ja gleich nach Riepe geflogen. Nee, nein, mach ich nicht. Nee, gut, wir haben hier noch einen 3-Fragezeichen-Quiz. Ach du Schande. Mit großer Arbeit habe ich das hergerichtet und das deshalb sitze ich hier auch etwas dumm, denn das ist kein normales Quiz, das ist ein Hörquiz. Ich habe 15 Hörproben mit viel Arbeit rausgeschnitten und auf CD gebrannt, die kannst du dir gleich anhören. Oh je. Und musst dann raten, auch zu welcher Folge die kommt. Ich habe dazu ein paar Regeln aufgestellt. Ich habe lange keine Folgen mehr gehört, ich hoffe, du hast was auf der 131 dabei. Nein, habe ich natürlich nicht. Hast du die denn? Die einzige, die ich in letzter Zeit gehört habe. Oh je, oh je. Die ist gut, ne? Ich hoffe, du hast was aus den ersten 20 dabei. Haus des Schreckens ist gut, ne? Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Das machen wir aber nicht heute. Ich höre die immer und abends zum Beispiel, dann schlafe ich immer bei ein und den Mittelteil, den verpasse ich immer. Ja, die ist sehr gut. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Auflösung wirklich so einfach ist, wie ich das glaube. Eigentlich ist die Auflösung sehr einfach, aber trotzdem sehr gut. Weil noch irgendwas passiert, was ich bisher noch nicht gehört habe. Ja, wahrscheinlich. Nun gut, ich habe 15 Hörproben, die nacheinander schwieriger werden. Oh je. Ja, ich habe ein paar Regeln. Die Hörproben, die gehen von 10 Sekunden bis zu einer Minute. Die werde ich dir hier einmal abspielen, die hören die Leute auch. Während der Hörproben sagst du bitte nichts und danach darfst du raten, welche das ist. Ich stelle dir... Ich weiß ja die meisten Folgen nicht mal mehr vom Namen her. Das ist nicht mein Problem. Ich werde mir mal zumindest mal irgendwo einen Zettel holen, wo alle sind, die noch immer in den Folgen drin. Eine Übersicht, wie die Folgen heißen. Dass ich zumindest eine Liste habe, wie die Folgen heißen. Dadurch weiß ich ja noch nicht, was da drin vorkommt. Ist das erlaubt? Ja, ja. So, jetzt muss ich mal suchen. Aber mehr auch nicht, ne? Nee, ich suche die 131. Ist da eine Übersicht sämtlicher Folgen drin? Ich glaube nicht, oder? Guck mal ruhig. Ich glaube aber nicht, weil das so viele Folgen sind. Früher war doch immer so eine, in dem Innenteil, war doch immer so eine Übersicht sämtlicher Folgen. Ja, ich gucke mal bei Fluch des Drachen rein, die habe ich hier gerade zur Stelle. Da steht nur die 3-Tournee 2009. Und da steht dann das Gespensterschuss. Wieso stehen denn da diese Folgen? Das ist ja auch komisch. Da stehen nur 4 ausgewählte Folgen. Dann nimm dir bitte mal die Folge 100, Toteninsel. Da sind nämlich alle mit drin. Gut, dann weiß ich ja schon mal, dass die Hörausschnitte aus den Folgen vor 100 kommen. Ja, es sind ein paar drüber, aber das ist noch nicht so schlimm. Oh je. Aber nur ein ganz paar. Oh je. Ja, 100, wo habe ich denn das Zeug liegen? So, seh zu. Nee, da komme ich so gar nicht ran. Muss ich versuchen, so aus dem Kopf zu machen. Gut, es gibt ein paar Regeln. Dann werde ich alles umräumen. Fang mal an. Ja, ich werde dir jede Hörprobe einmal vorspielen. Dabei wirst du bitte nichts sagen und danach darfst du raten. Ich kann dir die Hörprobe so oft, wie du willst, vorspielen. Hängt halt von deiner Zeit ab, die du hast zum Telefonieren. Fang mal an, sonst kommen wir nicht so weit. Und du hast 4 Joker. Zweimal werde ich dir den Tracknamen verraten. Den Tracknamen verraten, in dem diese Hörprobe rausgenommen wurde. Und einmal werde ich dir einen hilfreichen Satz sagen. Also irgendwas Hilfreiches werde ich dir zu dieser Folge erzählen. Und wir fangen mit der ersten Hörprobe an. Ich hoffe, du hörst sie gut, aber das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Hörprobe Nummer 1. Er wieder on air. Amerikas heißester Tipp der Radioszene, Kevin Anderson mit seiner Late-Night-Show Prime Time. Herrlich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, verehrte Zuhörer, von wo auch immer Sie diese Sendung verfolgen. Aus der Badewanne, Ihrem verschwitzten Bett oder aus der Klapsmühle. Heute Abend habe ich mir 3 Studiogäste eingeladen, die zu dieser späten Stunde eigentlich schon längst in der Koje liegen müssten, statt sich ihren neugierigen und hoffentlich interessanten Anrufen zu stellen. So, Thomas, das war Hörprobe Nummer 1. Also, ich kenne die Folge, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Oh, das ist ziemlich einfach eigentlich. Ja, das ist, ich weiß das. Da spielt noch diese Judy Winter mit. Die spielt da, glaube ich, diese Psychologin. Also, ich kenne die Folge, aber ich weiß die Namen nicht. Ich brauche eine Liste von den Folgen. Wenn ich die Liste der Folgen hätte, dann wüsste ich das. Aber das kann ich so nicht, ohne die zu haben. Muss ich mal gucken, ob ich hier nicht... Ja, hol dir mal eine Folgenliste. Ich muss mal gucken. Also ich guck mal hier, ich habe hier greifbar, habe ich hier die 95, ob da so eine Liste drin ist. Ja, dann habe ich wenigstens die bis 100, die ist hier drin. Und dann kann ich dir das nämlich sagen. Denk dran, du hast noch Joker. Das ist erlaubt, ne? Ich habe so eine Doppelfolge, da stehen alle von 1 bis 100 drauf. Weil das ist erlaubt. Ich mich vorbereiten müssen. Das kann man... Weil das ist erlaubt, ja. In meinem Alter, das kann man sich nicht mehr merken. Das ist erlaubt, das darfst du wohl. Und denk dran, die 4 Joker. Warte mal, das war irgendwas in den hohen Geschichten. Wo ist das denn? Das war irgendwas mit, weiß ich nicht, stummer Schrei, irgendwie sowas. Denk dran, zweimal darf ich dir den Track nehmen und zweimal darf ich einen Satz dazu sagen. aus dem Nichts. Folge 76. Du hast noch eine Chance. Wenn ich das jetzt einlogge, dann muss ich das nehmen. Du darfst noch einmal überdenken oder einen Joker nehmen, ansonsten nehmen wir das. Ja, wenn du das so sagst, dann ist das ja wahrscheinlich falsch. Also ich weiß auf jeden Fall, das ist nichts unter 30. Das ist schon mal ganz klar. Ich muss einmal jetzt die Liste hier dieser Folgen nochmal durchgehen. Da ist gar nichts mit der Stunde. Ich mach das jetzt wie Günther Jauch. Also es kann falsch sein, es kann aber auch richtig sein. Mal ganz kurz alle 100 Folgen durch. Du kannst ja einen Witz erzählen. Dann habe ich beim nächsten Mal auch die Folgen besser. Ich werde jetzt nicht den Elefantenwitz erzählen. Thomas geht jetzt einmal ganz schnell die Folgen durch. Denk dran, wir haben nicht so viel Zeit. Beziehungsweise ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du hast. Ja, ich habe ja ewig keine Zeit. Das könnte natürlich auch... Nee, tödliche Spur war das nicht. Ich tippe auf Stimmen aus dem Nichts. Und das ist falsch. Was wäre es denn gewesen? Guck mal, bei Folge 99. Rufmord, ja, das ja, ist auch. Aus Track 1 Primetime. Ja, das hätte mir aber nicht geholfen. Nun gut, es folgt Hörprobe Nummer 2. Keine Ahnung, Asmodi bewegt die Lippen nicht. Also wir verschwinden. Ja, mir kann's auch. Jetzt verstehe ich, dass euch die Haushaltshilfen weglaufen. Aber ich kann hier nicht weg. Es ist unser Haus, es ist meine Tante. Dieser Asmodi muss fort. Aber Asmodi kann es nicht sein. Er könnte keine solchen Laute hervorbringen, ohne einen Muskel zu bewegen. Solche Laute kann man eigentlich gar nicht hervorbringen. Und doch tut er es. Was war das? Hervorragende Folge, Nummer 25, die singende Schlange. Und das ist korrekt aus Track 2, die singende Schlange, ja. Ja. Ja, dann können wir ja gleich weitermachen. Auf der Siegerstraße, jawohl. Ja, du, es wird schwieriger. So, Hörprobe Nummer 3 folgt jetzt. Die ist eigentlich auch noch ganz einfach. Nee. Komisch. Von wem ist die denn? 666, auch ohne Absender, genau wie die andere. Die hat auch keine Absender? Nee. Verstehe ich nicht. Die SMS ist nicht mehr da, muss irgendjemand gelöscht haben. Diese SMS-Geschichten sind mir unwichtig. Was ist geschehen, nachdem du den Wald betreten hast, Jeremy? Sie war plötzlich da. Aber die Leute oder ein Stand von Vanity Phone World waren nirgends zu sehen. Was war das? Ja, das war irgendwie dieses Teil mit dem Handy irgendwie, aber das ist größer als 100. Das habe ich hier nicht auf meiner Liste, wie das genau heißt. Denk nochmal genau nach, um was für ein Handy es geht. Das Hexenhandy. Genau, und das ist richtig, das können wir einlocken. Folge 101, genau danach. Aus und das Hexenhandy aus Track 3, teuflische ja, das SMS. Ein grünes Handy vorne auf dem Bild. Das genau, eine sehr gute Folge. Das ist auch eine gute Folge. So, es folgt die nächste Hörprobe, Nummer 4, die ist etwas kürzer, aber die dürftest du auch noch erkennen. Hör zu, da steht, lieber Rex, frag Julie, frag Gerald, frag Martha und dann los. Man höre und staune. Du meine Güte, was soll denn das bedeuten? Ja, das war's schon. Der seltsame Wecker. Korrekt, Folge 12 aus Track 1, der Schrei aus dem Wecker. Auch ja, noch ganz einfach. Da bin ich schon sehr gespannt auf die Tour. Ich auch. So, Hörprobe 5 ist etwas länger und auch etwas, komisch. Ihr drei seid ganz böse Jungs und wollt das hilflose Schweinchen jetzt ins Gefängnis stecken, richtig, oder? Richtig vermutet. Das lassen wir uns aber nicht gefallen, nicht wahr, Porky? Kommt gar nicht in die Tüte! Weißt du, dass wieder eine über 100? Den Verstand verloren, glaube ich auch. Was können wir denn dagegen unternehmen? Mach dir keine aber. Sorgen, Porky. Ich hab schon alles in die Wege geleitet. Oh, fein. Erzähl. Ich hab den Was war das? Ja, ich kenne die Folge, aber ich kann dir nicht sagen, wie die heißt. Ich weiß auf jeden Fall, dass diese Schweinchen da, das sind Hörspielcharaktere. Das heißt, die spielen da, weiß ich nicht, in einer Hörspiel- oder in einer Fernsehsendung. Und deshalb ist da dieses Gequieke. Aber ich weiß. Denk dran, du hast noch 4 Joker. Ich habe auch keine Liste hier. Ja, deshalb, was habe ich denn für Joker? Zweimal kann ich dir den Shrek nennen und zweimal kann ich dir einen Satz dazu sagen, der dir helfen könnte. Ja, sag mal einen Satz dazu, der mir helfen könnte. Ja, die Folge ist wahrlich über 100, die gehört aber nicht zu den 3-Fragezeichen-Folgen. Es ist eine Die-3-Folge. Ja, aber das hilft mir nicht weiter. Die-3. Ja, ja, ich weiß schon. Und es geht um einen Beruf, den die 3 Fragezeichen auch ausüben. Ich kenne die Folge, aber ich weiß, ich komme nicht auf den Namen. Ich würde ihn auch nur wissen, wenn ich vor mir auf der irgendwie auf einer Liste hätte. Ich weiß aber genau, worum es in der Folge geht, da mit diesen komischen Schauspielern in dieser komischen Serie und wie waren das dann noch, auf die entführt wird oder was, ich weiß es nicht mehr genau. Nun gut, also das hast du nicht richtig beantworten können. Das ist aus der Die-3-Folge Nummer 6, tödliche Regie aus Track 10 Endspiel. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. So, es folgt die 6. Hörprobe, die ist wieder etwas komisch. Hier liegt was. Ein kleines Metallgerät. Gib schon her. Hier, Mrs. Stevens, nehmen Sie. Meinen Sie, dass Sie aufstehen können? Kannst du ein bisschen lauter machen? Ich glaube, wir den Spaß hat. Kommen Sie, Mrs. Stevens. Ja, ganz langsam, ganz langsam. Ihr Ungläubigen werden Sie begreifen. Was ist mit Ihrem Fuß? Können Sie wieder auftreten? Setzen Sie sich, kommen Sie. Der Abzeichen der Verbogene missachtet und Sie damit erzürnt. Ihr könnt nur beten, dass es noch nicht zu spät ist. Sie sind also Mrs. Stevens, die Anthropologin. Elle hat uns schon von Ihnen erzählt. Was? So. Ja, Probe 6. Worum es in der Folge geht. Da geht es irgendwie um so ein spezielles Buch. Irgendwie ja, hat auch so einen ganz komischen Namen, wie dieser Vulkan, Popocatépetl oder sowas. Aber wie die Folge heißt, das ist auch eine über 100, das weiß ich nicht. Interessant, also das wusste ich auch noch nicht, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Das stimmt nämlich beides nicht. Doch, doch. Nee, das stimmt nicht wirklich. Doch, das ist doch diese Archäologin oder Anthropologin und da geht es doch um dieses komische Buch. Und hat das nicht irgendeine Hausangestellte dann oder was? Also um Buch geht es da nicht wirklich. Doch, doch, das ist doch da dieses mit diesen mexikanischen Mythen. Also das wusste ich auch noch nicht. Das ist mir ganz neu. Aber ich weiß es nicht. Egal, auch wenn es eine andere Folge ist. Ich wüsste nicht die Folge, wo ich glaube, dass das dazu gehört, aber die Folge weiß ich auch nicht. Nun gut, also erstens ist sie nicht über 100, die ist nämlich 79 im Bann des Budo. Und mein Buch gibt es da nicht wirklich, das ist aus Track 5 weich gekocht. Ja, hätte mir nicht weitergeholfen. So, die nächste Hörprobe. Ich dachte, das wäre. Nee, dann vertausche ich das. Denk dran, du hast noch immer 3. 3 Joker. So, es folgt die nächste Hörprobe, Nummer 7. Der eine Joker ist der Trackname und das andere? Zweimal Trackname und einmal einen Satz dazu, der dir helfen könnte. Ja, und bei welcher Nummer sind wir? Bei der wievielten Frage? Jetzt kommt die 7. Hörprobe und die könntest du unter Umständen wieder wissen. So, die kommt jetzt. Insgesamt sind 15, ne? Ja. Ja gut, weil ich muss das nur wissen, dass ich die Joker plane. Die letzten wären schwieriger. Wenn ich nachher den großen Preis kriege. So. Es geht weiter. Das ist Zeus, der Göttervater in der griechischen Mythologie, Sohn von Kronos und Rhea, Urheber von Blitz und Donner, Bezwinger der Titanen, Herrscher über Himmel und... Schon gut, ihr habt es begriffen, Justus. Sag mal, Justus, woher weißt du so genau, dass das Zeus ist? Das könnte doch auch irgendein anderer Gott sein. Da steht es in den Stein gemeißelt. Ach. Herrscher über Himmel und Erde, ja? Das bringt mich auf eine Idee. Das Ding scheint fest im Boden verankert zu sein. Peter, sage mal. Peter, ganz kurz mal, was machst du da? Peter, was machst du da? Ich benutze Zeus als Aussichtsturm. So. Eieieiei, das ist ein schwieriger Ausschnitt. Gib mir mal einen Tipp, sag mal einen Satz, der mir weiterhilft. Kein Track? Nee, sag mal einen Satz. Gut, dann damit hast du die Sätze weg. Es geht hierbei um einen, einen Irrgarten. Die Aussichtsstatue Zeus steht in einem Irrgarten. Ja, warte mal. Oder auch in einem Labyrinth. Ja, ja, es gibt eine Folge, die heißt auch irgendwas mit Labyrinth im Titelnamen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Labyrinth der Götter war das. 91. Korrekt. Aus Track 2 im Labyrinth. Das ist aber schwierig, doch. Also da merke ich auch, die späteren Folgen, die habe ich nicht so in der. Die hätte ich jetzt so nicht wiedererkannt, die Folge. So, es folgt Hörprobe Nummer 8. Mir gefällt nicht das... Na geh schon ran, Justus. Ach, hallo, wer ist denn da? Hallo, wer ist da? Vielleicht hat er sich verwählt. Hallo, wer ist denn dort? Melden Sie sich doch. Lass es sein. Was sollen wir sein lassen? Meine Höhle. Und warum? Was ist mit der Höhle? Hören Sie, wer sind Sie eigentlich? Rede nicht. Hallo. Ihr Name! Also, jetzt reicht's aber. Ich muss nach Hause. Ich muss zum Essen. Bob? Aber Bob, bleib du doch wenigstens. So. Der unheimliche Drache. Genau, also um frühere Folgen steht's bei dir wirklich besser. Das war Folge 7, der unheimliche Drache aus Track 4, gespenstische Botschaft am Telefon. Ja. Da habe ich auch keinen Tipp gebraucht und ich habe ja noch zwei Joker. Das heißt, der große Preis ist absolut noch drin. Es folgt Hörprobe Nummer 9. Es ist recht ungewöhnlich, dass mich ein junger Mann in deinem Alter aufsucht. Normalerweise trauen sich die Menschen erst, wenn sie die 20 weit überschritten haben. Ja, es mag sein. Man sagte mir, dass es sich bei dir um einen dringenden Fall handelt. Jedenfalls konntest du nicht bis nächste Woche warten. Nun ja, ich habe dich nur dazwischen geschoben und hoffe, dir bei dem, was dir auf der Seele liegt, auch helfen zu können. Und offen gestanden bin ich mir gar nicht sicher, ob mir überhaupt jemand helfen kann. Es gibt für alles eine Lösung. Und dein Problem wird dir schon geringfügiger erscheinen, wenn wir darüber gesprochen haben. Was war das? Also ich würde im Moment tendieren zwischen zwei Folgen. Bitte, welche? Ja, 70 Schüsse aus dem Dunkel oder 76 Stimmen aus dem Nichts, was ich heute schon mal getippt habe. Das ist auf jeden Fall diese Folge, wo Julie Winter diese Psychologin spielt. Oder spricht. Gib mir mal einen Track-Titel. Der Track ist Nummer 4, Gespräch unter vier Augen. Hilft mir nicht wirklich weiter. Ich sag Stimmen aus dem Nichts. Und das ist richtig. Jawohl. Damit ist der große Preis so gut wie sicher. Ja. Es folgt Hörprobe Nummer 10. Ihr wolltet nicht auf die Warnungen der alten Rosa hören, der guten alten Rosa, die sich so viel Mühe gegeben hat. Hört immer auf die Warnungen einer alten Zigeunerin, meine Täubchen. Helfen Sie uns bitte. Aha. Ihr habt kleine Tricks wie ein Messer. Her damit! Au! Sie hat das Messer. Da bin ich ja gerade recht gekommen. Ihr werdet euch nie befreien. Nie! Warten Sie, Rosa. Ich habe nur eine Frage. Ja, und? Welche? In welche kriminellen Unternehmungen sind Sie und Ihre Bundesgenossen verwickelt? Welch vornehme Ausdrucksweise. Nun, du sollst es wissen, du kleiner Narr. Ja. Der sprechende Totenkopf. Wirklich? Ja oder nein? Bitte? Ja oder nein? Ich muss noch mal kurz überlegen. Also es ist auf jeden Fall eine von den ersten Jahr 20 Folgen. Das hörte man ja raus, die Stimmen waren noch sehr jung. Ja. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz durchgehen. Die Zigeunerin, das könnte theoretisch... Nee, schwarze Katze ist es nicht. Schwarze Katze ist es auf keinen Fall. Ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ich gehe gerade nochmal kurz die Liste durch. Es ist der sprechende Totenkopf, ganz klar. So, und das ist falsch. Was? Das ist falsch, das ist nämlich Folge 11 und das Gespensterschloss, Track 7 im Verlies. Ach du Scheiße. Tja. Ich dachte, weil beim sprechenden Totenkopf da dieses komische Teil spricht, der Koffer. Nö, das ist... Und das irgendwie von dieser Versteigerung am Anfang, das passt irgendwie zu der Zigeunerin. Naja. Na, die Zigeunerin kam da auch drin vor. Ja, das hätte ich eigentlich wissen müssen. So, es folgt Hörprobe Nummer 11. Du hast noch einen Track Joker. Tja, ganz schön laut. Ja. Auf zur Bar, Freunde. Ich bringe hier uns einen Drink. Was sind wir? Champagner, und zwar den edelsten Tropfen. Ja, sehr witzig. Bist du bescheuert? Wir sind hier, um dem DJ auf die Finger zu gucken, und das erfordert einen klaren Kopf. Hallo? 4 Cola, bitte. Cola? Komm sofort. Der Satans-DJ tritt pünktlich um Mitternacht auf. Die Stimmung hier ist zwar schon gewaltig am Kochen, aber wartet erstmal ab, bis der Magier persönlich erscheint. So, 4 Cola. Bitte sehr. Wisst ihr was? Ich hab jetzt Lust zu tanzen. Also, ich hab Peter noch niemals tanzen sehen. Das wird bestimmt ein Höllenspaß. Ja. Ja, das ist auch eine von den hohen Folgen. Da kann ich an die Szene am Anfang in dieser Disco, kann ich mich auch gut dran erinnern. Das könnte theoretisch sogar auch wieder eine von diesen D3 Folgen sein. Aber da komme ich niemals auf den Titel. Also eine D3 ist es nicht, das verrate ich dir. Nee, aber da komme ich auch, ohne Liste komme ich da nicht auf den Titel. Es ist Folge 106, Der Mann ohne Kopf, Track 2 Disco Inferno. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen. Da wäre ich, glaube ich, sogar nicht mal drauf gekommen, wenn ich die Liste der Titel vor mir habe. Da merke ich, dass bei den letzten Folgen, die höre ich dann ein, zweimal mir an und dann werden die meistens in den Schrank gestellt und dann merkst du dir die Titel auch schlecht. Das ist anders als früher. Bin ich ja mal gespannt, ob du die... Bei der 131 müsste ich auch erst wieder überlegen, wie heißt die überhaupt, obwohl ich weiß, worum es da geht. Also das habe ich nicht. Aber nun gut, wir kommen zur Hörprobe Nummer 12. Du hast noch einen Track, Joker. Ich bin ja mal gespannt, ob du den hier weißt. Justus, Peter. Hier liegt jemand auf dem Sofa. Eine ältere Frau. Bist du das, Savannah? Oh, Besuch. Oh, wie reizend. Ich bekomme so gerne Besuch. Ich habe mich gar nicht zurecht gemacht. Mein Spiegel, seht ihr, ist schon ganz blind. Ist das nicht traurig? Ja. Aber morgen sind wir zu einem Ball eingeladen. Mit einer Kutsche werden wir fahren. Oh, all die schönen Kleider und die Musik. Wollt ihr Tee? Vielen Dank, später vielleicht. Ich werde mich hüten, von dem Tee zu trinken. Kein Tee, oh Schatz. Das war Hörprobe Nummer 12. Ist das überhaupt eine 3-Fragezeichen-Folge? Ja, klar. Das sagt mir ja gar nicht. ehrlich, also bei allen anderen, auch wenn ich den Titel nicht wusste, da konnte ich das einigermaßen zuordnen. Aber da kann ich das jetzt gar nicht so richtig zuordnen. Das ist interessant. Nee, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall dann irgendwas weit über 100. Jein, also es ist Master of Chess, CD1, Track 5, rätselhafte Verse. Das ist doch nicht Master of Chess. Doch, Gräfin Anna. Nee, die andere da. Das habe ich doch zweimal live gesehen, da würde ich mich doch dran erinnern. Tja, tust du anscheinend nicht. Nee, ne? Doch, es ist sehr interessant. Nun gut. Master of Chess? Mhm. Den muss ich aber nochmal wieder hören. Ja, das finde ich auch. Das hängt aber doch nicht, das kann doch nicht. Welcher Track soll das gewesen sein? Track 5. Ja, okay, das kann sein, weil am Anfang sind die ja noch da draußen im Regen und dann bleibt ja das Auto stehen. Genau. Das weiß ich ja noch, aber daran kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern, wo ich das zweimal live gesehen habe. So, es folgen noch 3 Hörproben, du hast noch einen Track-Joker, jetzt folgt Hörprobe Nummer 13. Jetzt habe ich aber ganz... Zwei Polizisten führen Malcolm King in Handschellen aus seinem Laden. Tja, und jetzt schubsen sie ihn in den Streifenwagen. Der Cop, der gerade aus Kings Laden kommt. Was sind denn das für milchfarbene Blöcke, die er da rausträgt? Hm. Sie sehen aus wie meine Bauklötze, mit denen ich als Kind immer gespielt habe. Ja, warte mal, das Seife. Tja, die haben Seife beschlagnahmt. Ja. Das King wohl ausgefressen hat. Die Polizisten versiegeln seine Ladentür. Ja, woher bekomme ich morgen meine frisch gepressten Orangen? Och, Peter. Schön, dass du daran denkst, während King im Streifenwagen abtransportiert wird. Ja, so schlimm wird's hoffentlich nicht werden. Ey, warte mal, da vorne steht Billy. Hey, Billy! Hi, Bob. Billy! Sag mal, hast du eine Ahnung, was hier vorgeht? Die Polizei hat in Kings Laden Rauschgift gefunden, und zwar eine ganze Menge. Das dürfte schwer sein. Ja, mir fällt es noch nicht ein. Das ist auch irgendwas über 100. Wirklich? Schätze ich. Nicht wirklich. Die ist noch so ein, paar Zehner unter 100. Ist, weil das mit Rauschgift zusammenhängt. Es gab eine Folge mal über Fußball-Doping. Das war... Muss ich gerade mal gucken, das war dieses Doping-Mixer. Aber da war Malcolm King ja nicht. Malcolm King. Ja. Der an der Schule. Ich tippe mal auf 72 dreckiger Deal. So, da hätte ich wirklich nicht mit gerechnet, aber das ist wirklich richtig. Ja, siehst du. Direkt aus Track 1 Bauklötze beschlagnahmt. Bei welcher Nummer sind wir denn jetzt? So, es folgt jetzt Hörprobe 14. Es sind noch 2 Hörproben, du hast noch einen Track. Ich muss ja mit meinem Joker pfleglich umgehen, weil es geht ja dann um den großen Hauptgewinn. Ja, ja. So, die vorletzte Hörprobe folgt jetzt. Ach Mist, da würde ich natürlich sofort mitmachen, aber Sex ist doch nicht da. Ich habe ihm zugesagt, dass ich mich zusammen mit Celeste ums Geschäft kümmern muss. Schade, Bob. Und wie steht's mit dir, Peter? Mit mir? Na, das wird schlecht gehen. Kelly und ich wollen eigentlich morgen zur Blitztrauung nach Las Vegas düsen. Was? Ja, da fallt ihr glatt auf sowas rein, Justus. Ja, aber du hättest eben dein Gesicht sehen müssen. Na klar bin ich dabei, blöd, Mann. Pünktlich zur Stelle, sowas lass ich mir doch nicht nehmen. Interessante Hörprobe. Ja, ist schwierig, aber ich gehe jetzt mal auf Risiko und setze den Joker nicht. Und ich versuche mal aus dem Kommentar von Bob zu tippen, dass die Folge 52 die Musikpiraten ist. Also dachte ich ebenfalls wirklich nicht mit gerechnet, aber das ist wirklich richtig. 4 ja, im Tonstudio. Ich muss mich nämlich daran erinnern, dass er in einer Folge viel da bei diesem Musikproduzenten irgendwie am Arbeiten war und weil er gesagt hat, er will sich zusammen um das Geschäft kümmern, deshalb bin ich da jetzt drauf gekommen. Ja, das ist so ein versteckter Hinweis mit drin. Man denkt eigentlich, da hat nichts mit Story zu tun, aber da ist so ein bisschen der versteckte Hinweis. So. Es folgt die letzte Hörprobe. Du hast noch einen Track-Joker. Es wäre dumm, wenn du den gleich nicht einsetzt. Es sei denn, ich weiß es sofort. Ja, trotzdem müsste man den eigentlich einsetzen. So, und los. Liebe dich, Miranda, du musst mir... Der erste russische Kosmonaut wurde in Rocky Beach eine Bank über. Verwöhnen Sie sich mit einem Aromabad aus ätherischen... Hey, schalt mal zurück. Da war was über Rocky Beach. Jenny Collins live vor Ort über den Präsidentenüberfall von Rocky Beach. Vor genau 40 Minuten wurde diese kleine Filiale der Elf Bank in der Innenstadt von Rocky Beach an der kalifornischen Küste überfallen. Der Täter, ein männlicher Weißer, trug eine Plastikmaske mit dem Gesicht des amerikanischen Präsidenten. Er stürmte die Bank, als sich gerade kein Kunde im Gebäude befand, bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und erbeutete knapp $200,000. Dieser junge Mann betrat den Ort des Geschehens und konnte einen Blick auf das Gesicht des Täters werfen. Das ist doch Bob? Bob Andrews. Ja. Ja. Bob Andrews. Und welche Folge? Thomas. Ja, ich bin am Nachdenken. Ich kann mich da. Sag mal den Track. Ich setze mal meinen Joker ein. Track 1. Der Eindringling. Nee, das ist nicht, nicht wirklich, nee. Das Komische ist, das muss irgendwie was, weiß ich nicht, das ist irgendwie seltsam. Ich neige zwischen Schüsse aus dem Dunkel und Stimmen aus dem Nichts, aber ich glaube, Stimmen schon aus wieder? Dem Nichts habe ich jetzt schon 5-mal falsch gesagt. Ja. Jetzt bin ich gerade am drüber nachdenken, wo du das bei Schüsse im Dunkeln dann einordnen würdest, denn das ist auch komplett falsch. Ich ja gerade am drüber nachdenken, was du da denn all für interessante Sachen in diesem Schüsse im Dunkeln findest, die da eigentlich gar nicht waren. Sag mal, ist das eine unter oder über 100? Die ist ganz knapp über 100. Ja, dann brauche ich sowieso nicht weiter gucken, dann finde ich nicht. Gut, das ist falsch. Ich sitze hier nicht auf der Liste und im Kopf habe ich den Titel nicht. Also sonst wüsste ich es. Aber ich weiß, dass es da irgendwie um Banküberfall geht und ich weiß gar nicht, die ermitteln dann und kennen irgendwie den Filialenleiter oder so und irgendwie sowas in der Richtung ist das. Aber komme ich nicht drauf. Ist auch immer sehr interessant, was du denn für Folgen da, was du denn als Inhalt der Folgen angibst. Ist es Folge 102, doppelte Täuschung? Ja. Könnte ich jetzt nicht genau sagen, worum es da geht. Das ist das Quiz. Ich werte das mal ganz kurz aus. Ja, den großen Preis habe ich aber gewonnen, oder? So. Soll ich in der Zwischenzeit einen Witz erzählen? Ja, mach mal. Ich hätte da so einen Witz mit dem Elefanten witzig. Der ist super. So, brauchst du gar nicht mehr erzählen. Es sind 8 von 15 richtig. Das ist aber du. Dafür, dass ich das so schlecht im Kopf habe, finde ich das gar nicht so schlecht. Ja, das ist knapp über die Hälfte. Das ist eigentlich ganz gut dafür, dass ich am Ende teils ziemlich schwere gefunden habe. Interessanterweise hast du von den schweren auch einige gewusst, was mich überrascht. Und dann zwischendurch so in der Mitte einige nicht. Ja, das hängt immer ja davon ab, wie man selber persönlich das hört. Aber ich muss ja mal sagen, ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass ich das nicht so gut wusste. Weil du hast das sehr gut vorbereitet. Also das war hervorragend mit den Ausschnitten, richtig ausgesucht. Und das wäre natürlich besser gewesen, wenn ich das ein bisschen besser noch wissen würde, damit das auch entsprechend gewürdigt ist. Aber das hast du sehr gut gemacht. Gut, wir geben dir eine Chance. Hast du am Wochenende Zeit? Ja, Wochenende muss ich mal gucken. Wochenende ist ja TNA, ne? Theoretisch. Ich werde jetzt nicht bis zum Wochenende alle 130 Folgen hören. Das musst du natürlich auch nicht, aber wir könnten ja am Sonntag nochmal so einen Hörkurs machen, natürlich mit 9 Hörproben, sonst wäre das natürlich unlogisch. Nochmal mit 15, dann werden wir mal sehen, ob das besser wird und ich werde mir dann nochmal schöne neue Hörproben raussuchen. Wenn du das so machen könntest, dass du nur Folgen kleiner gleich 100 zumindest nimmst. Kleiner als 100? Also am besten wäre natürlich kleiner gleich 30, aber das ist dann zu unfair, aber kleiner gleich 100, weil dann kann ich zumindest die Liste mit den Titelnamen vor mir haben, weil das habe ich nicht im Kopf, das kriege ich nicht hin, wenn ich die nicht vor mir habe. Das könnte gemacht werden, das ist zwar eine ganze Arbeit, aber ich habe ja Ferien, ich habe nicht wirklich was zu tun. Das Raussuchen, das dauert zwar ein bisschen mit dem ganzen Rausschneiden und Speichern, aber das macht eigentlich auch ein bisschen Spaß, also davon her werde ich mich da jetzt gleich dran setzen. Hörst du dir die Folgen dann auch nochmal ganz an? Nein, ich gucke mal, ich nehme möglichst Folgen, wo ich so ein bisschen. Ich habe am Anfang geguckt, dass ich eine Folge nehme und weiß, was ich haben will und das dann rausgesucht habe. Und später habe ich mir dann so ein paar Tracks abgespielt, so ein bisschen überflogen und geguckt, ob da was Gutes kommt. Ja, hast aber gute Ausschnitte gesucht, muss ich sagen. Einige waren nicht einfach, aber dann, so wie bei dem Musikpiraten, dann war da ein guter Tipp mit dabei. Das ist ganz gut. Ich habe ja den großen Preis jetzt gewonnen. Da müsstest du mir jetzt nochmal als großen Preis sagen, bei Haus des Schreckens heißt die habe ich ja gerade vor mir. Ja. Was passiert denn da in der Mitte noch? Also die Auflösung ist ja im Prinzip, wenn ich das richtig... Was hast du denn nicht verstanden? Sag mir einmal, was du nicht verstanden hast. Also ich habe das so verstanden, der eine Kerl, dieser wohlhabende Kerl, der... Lloyd Scavenger. Genau, der Scavenger benutzt das Ding nur, um ein Alibi zu haben, damit er bei sich selber zu Hause einbrechen kann, das Bild klauen kann, um die Versicherungssumme zu kassieren. Sicherungsbetrug, genau. Aber da ist dann in der Mitte noch irgendwas passiert, weil das ist ja sehr einfach eigentlich noch. Ja, das ist ja einfach, aber eigentlich ist es das. Also es geht noch darum, also es wird noch dieser Geheimeingang entdeckt und der Hinweis darauf, wo der im Haus versteckt ist, der wird noch entdeckt und es wird dann so noch eine Karteikarte entdeckt, die dieser Scavenger in das Archiv reingepackt hat, damit das gut aussieht. Da wird dann auch noch entdeckt, dass das nicht so stimmen kann, weil der wird von Pokermeisterschaft und sowas angegeben und das kann alles Amerika, nicht so. Amerika, wo das noch gar nicht zu Amerika gehört und sowas. Was genau. Hat denn mit diesem Archiv auf sich? Was ist denn dann dieses Archiv mit den Karteikarten? Ja, da wird, da stehen die Namen, welche Leute von einem Marriott-Gewehr Gebrauch genommen haben, damit die, diese alte Dame da immer weiß, wenn, mit welchem Geist sie es zu tun hat und so. Ja, dem sie die Schuld zuschieben kann. Das habe ich nicht richtig gehört in der Mitte. Und warum und hat er dieses eine Schloss dann mit Sekundenkleber verklebt und das Handy weggetan? Damit die Leute da nicht rauskommen und nichts entdecken. Weiß ich nicht, damit das... Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du, das, die Folge finde ich ja im Prinzip nicht schlecht, aber was ich ein bisschen komisch fand, ist, da werden ja am Anfang sehr viele Namen von diesen ganzen Leuten, die da zu dieser Mordreise oder zu diesem Mordquiz eingeladen sind. Ja, ich habe das Buch gelesen und ich habe mich schon sehr auf die Folge gefreut, weil ich das Buch sehr gut fand und ich dachte mit den Namen auch, das wird zu viel, aber eigentlich ging das sehr gut. Die wurden alle... ja nicht zu groß beleuchtet haben, aber eigentlich alle so eine gute Identität und gute Sprecher. Davon her passte das eigentlich alles sehr gut. Ja, das fand ich halt ein bisschen komisch, weil es waren so viele Namen und die wurden auch ja 2-3 Mal wiederholt, gleich am Anfang. Und da dachte ich, oh, das ist wohl wichtig, dass man sich die ganzen Namen merkt. Aber es waren einige dazwischen, so dieses, weiß ich nicht, dieses ältere Ehepaar, wo die eine Frau so ängstlich war, die haben ja eigentlich keine wirklich große Rolle gespielt. Die waren halt auch irgendwie da. Ja, im Buch war das so, dass die drei Fahrzeuge die immer so ein bisschen unter Kontrolle halten mussten, damit die Frau, die war kurz vorm ohnmächtig sein und so. Klar, das wird bei der Folge ein bisschen rausgeschnitten, aber insgesamt fand ich die Folge auch sehr gut, weil die halt in einem durchging. Es war nicht irgendwie, also der Erzähler wurde nur eingesetzt, um irgendwie Gegenstände und Sachen zu erklären und nicht irgendwie 3 Stunden später oder am nächsten Tag, weil das ging wirklich in einem Zuge durch, an einem Tag. Ja, weil das auch in einem Ort war. Das war auch das Gute ja bei dieser... Wie hieß denn diese Folge, wo sie da abends in diesem Museum eingesperrt sind? Ja, warte, kommt gleich. Schrecken aus dem Moor. Nee. Doch. Nee. Nacht in Angst. Nacht in Angst, genau, die meine ich. Boah, die gefällt mir eigentlich gar nicht so wahnsinnig gut. Und nicht, weil das hat so was Besonderes, weil das ist dann alles konzentriert zu einem Zeitpunkt an einem Ort. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Deshalb, ich glaube, die Folge ist auch ganz gut, aber ich finde, die Auflösung ist mir dann zu einfach. Mir gefällt das sehr gut. Ich mache das auch nicht, wenn da zu schwierige Lösungen sind. Ich fand das eigentlich ganz gut. Nun gut, Thomas ist im 3-Fragezeichen... Kommissar Reynolds kam ja auch nicht. Nee, irgendjemand kam. Das war irgendwie ein anderer Polizist. Ja, vielleicht konnte der Sprecher nicht. Thomas, du bist im Quiz ganz gut abgeschnitten. Ja, ich bin quasi der Quizkönig. Naja, befriedigend, sagen wir mal. 3-, noch befriedigend. Der größte Quizzer der Menschheitsgeschichte. Naja, du musst dich nächste Mal noch so ein bisschen beweisen. Was habe ich denn eigentlich gewonnen? Nichts. 5 Bücher? Nee, gar nichts. Kriegst nichts. Ja, das ist ja ein Ding. Hast du auch gehört, dass TNA schon wieder einen neuen Termin in Deutschland angekündigt hat? Nee. Die wollen ein wohl bei der Tournee... Die wollen da irgendwie einen Zusatztermin, ich glaube am 2. Oktober machen wir in der Stadt, da wusste ich gar nicht, dass es die Stadt gibt. Die heißt irgendwie Wintertour. Ich habe keine Ahnung, wo die ist und dass es die gibt. Das ist eine Stadt? Und ich nehme an, dass das so eine kleine, weiß ich nicht, Halle, wo vielleicht 500 oder 1000 oder 2000 Leute reingehen ist. Verkaufen sich die Tickets dann doch so gut? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben die einfach gesagt, ja, wir kriegen einen Flug ersten Tag später. Und wenn wir sowieso einen Tag länger da sind, dann können wir auch gleich noch eine Veranstaltung machen. Mhm. Wir können ja mal demnächst einen Quiz machen, wo wir Ausschnitte aus Wrestling-Sendungen machen, aber nur aus TNA Impact. Und da muss man genau raten, aus welcher TNA Impact, in welcher Woche das ist und an welcher Stelle in der Sendung. Ja, viel Spaß. Auf jeden Fall, ja, wir müssen jetzt auch bald ausmachen, das wird etwas spät. Was haben wir denn heute? Dienstag, ne? Kommt. Ja. Na gut. Heute ist schon wieder Viertel nach acht vorbei, aber ich muss gleich noch schnell ein Eis essen. Ein Eis essen? Ja, ich habe noch so ein Fruchteis, das muss weg. Das ist mehr, passt mehr wie Trinken einer Limonade, also da sind nicht so viel Kalorien drin. Und das esse ich gleich noch, wenn ich mir die UFC-Kämpfe angucke. Und dann wollte ich an sich auch zumindest mal die erste halbe Stunde von Raw mir nochmal wieder angucken. Ich habe lange nicht mehr so wirklich konzentriert alle Wrestling-Sendungen in einer Woche geguckt. Ich habe ja letzte Woche gar nicht. Nee, das habe ich gesehen. Das hattest du auf Facebook kommentiert. So, ja. Dann hören wir uns gegen Samstag, Sonntag wieder. Ich werde dir dann Termin schicken mit dem nächsten 3-Fragezeichen-Quiz unter 100. Ja, das war, das hat eigentlich Sonntag ganz... Sonntag ist ja auch TNA-Pay-Per-View, glaube ich, oder? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das Themen. Habe ich ja nicht Victory schon gesehen, dass ich wieder eine Konzertkasse habe? Nein. Diesmal für ein Konzert im Dezember. Wer? Warte mal, wo? Berlin? Köln? Berlin. Aha. Rate mal was? Keine Ahnung. Pet Shop Boys. Aha. Na gut, ja, das 3-Fragezeichen-Quiz hat eigentlich ziemlich Spaß gemacht, fand ich. Ja, fand ich auch. Das war nicht verkehrt, dann werden wir das nächste Mal nochmal machen. Ich werde mich gleich dran setzen und ein paar Hörproben raussuchen. Das ist eine schöne Beschäftigung für nebenbei. Vielleicht machen wir auch mal ein paar mehr Hörproben und füllen damit eine ganze Sendung. Aber du musst ja auch noch Raw gucken. Ja, kann ich auch noch morgen früh oder irgendwie so machen. Ich habe auch gehört übrigens, du guckst ja jetzt auch mehr UFC, ne? Ja. Es fängt ja demnächst die nächste Staffel von The Ultimate Fighter an. Die kommt ja mal, ich glaube, donnerstags dann in Amerika. Und wenn die anfängt, dann musst du auch gucken. Weil kann ich die bei Sky empfangen? Bitte? Oh. Kann ich die bei Sky empfangen? Ich glaube, die gibt's auf Sky, ja. Vielleicht wird die auch mal auf DSF übertragen. Man weiß es. Übrigens, oh ja, weißt du, heute Abend, ich glaube um 21 Uhr, kommt auf MTV die erste Folge von Hulk Hogan Celebrity Championship Wrestling und die kommt dann immer dienstags um die gleiche Zeit, die nächste Folge. Ach, das sind die Wiederholungen der ersten Staffel, da gab es ja nur eine. Die habe ich heute noch gelesen und dachte, kommt das auch nach Deutschland? Hat mich richtig überrascht, dass das doch noch kommt. Werde ich mir aus Quatsch mal angucken. Hast du das mal nicht damals gesehen, als das kam, im Internet? Ich habe die ersten 2-3 Folgen gesehen, aber nicht weiter. Ich werde mir das heute einfach mal aus Quatsch angucken, wenn ich Spaß habe, wenn ich Lust habe, nebenbei. Ja, wenn die nicht zu viel Werbung zwischendrin zeigen, kann man das nebenbei und dann ein bisschen in der Zeitung blättern oder so, kann man das ruhig mal gucken. So, jetzt müssen wir aber auch ausmachen. Ja, das geht ja auch so gar nicht. Meine Batterie ist bald leer. Ja, zudem dauert das Speichern ja auch noch ziemlich lange bei mir. Dann noch eine Stunde 20 an Radioprogramm mit dem Quiz-König der Welt ins Internet stellen. Ja, so, ich glaube, das kommt erst morgen. Ja, das ist ja ein Ding. So, ich verabschiede mich von euch. Das war Dropkick Drama Nummer 63. Mach wo sein mit einem großen 3-Fragezeichen-Quiz und UFC 100. Das hat Spaß gemacht. Eine der besten Folgen ever. Ever? Wer ist das denn? Tja, man weiß es nicht so genau. Ach so, jemals? Ja. Ja, du machst ja mal dieses komische Ding. Ja. liest weiter meine Kolumne, meine ganz neue. Ich krieg ja auch mal eine Kolumne, habe ich gehört. Was soll ich denn da nicht schreiben? Ja, also wenn du willst, kannst du gerne eine Kolumne kriegen. Dann werde ich die auf meine Seite packen. Dann musst du mir die Texte schicken. Was soll ich denn schreiben? Das weiß ich nicht. Wrestling, keine Ahnung. Kannst schreiben, was du willst. Ach so, aber ich kann gar nicht so gut schreiben. Ich schaffe das ja nicht regelmäßig zu schreiben. Habe ich ja schon ein paar Mal versucht. Aber wenn mir was einfällt, sage ich dir Bescheid. Du hattest ja auch noch mal gesagt, wir müssten in Sendungen eigentlich ab und zu auch mal Buchtipps vorstellen. Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das könnten wir irgendwie einmal im Monat machen und dann so aktuelle Bestseller und so mal vorstellen. Aber nicht gleich 3 oder 4 Bücher, ne? Wir können ja mal das besser so machen, statt eine eigene Buchsendung zu machen. Am Ende einer Sendung, zum Beispiel am Wochenende, mal ein Buchtipp oder so. Oder das können wir natürlich auch. Das können wir an diesem Wochenende dann ja mal machen, wenn du was zur Hand hast, was du empfehlen kannst. Ein Buchtipp für alle. Und, ja, jetzt nicht am Wochenende. Was aber sein wird, das werde ich noch nicht verraten. Das Buch habe ich schon vor 2-3 Wochen gelesen. Splitter. Aber das geht mir gar nicht so richtig aus dem Kopf. Das war eines meiner Lieblingsbücher, die ich bisher dieses Jahr gelesen habe. Obwohl dir wird es, glaube ich, noch nicht gefallen. Später. Nichtsdestotrotz würde ich das mal vorstellen. Das ist kein normales Buch, aber mehr sage ich dazu nicht. Man muss ja auch mal die Spannungsbogen ein bisschen aufbauen, damit die Leute in der nächsten Folge auch wieder einschalten. Ja, nun gut. Das musst du dann auch so in deiner Ankündigung anteasern. Ja, klar. So, Mysteriöse Buchtipps. Ja, Thomas mit seinem mysteriösen Buchtipp. Am besten schreibst du rein als Text für diese Folge. Mysteriöse Buchtipps vom Quizbeherrscher der Welt werden angekündigt. So, damit verabschiede ich mich von euch. Thomas verabschiedet sich auch. Was, ich verabschiede mich? Ja, verabschiede dich. Ich fange doch gerade erst an, ich laufe doch jetzt gerade erst warm. Thomas, verabschiede dich bitte. Ich habe noch etliches zu erzählen. Thomas, verabschiede dich. Ich habe ja noch etliches zu erzählen, ich verabschiede mich doch jetzt nicht. Thomas sagt tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.